6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Guten Abend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier hört ihr wieder Radio A am 14.04.2019. Und wenn es nicht der 14.04.2019 ist, hört ihr eine Wiederholung. Wir haben mal wieder wunderschöne Themen für euch, eigentlich eher traurig, wie immer leider. Okay, ihr wollt nichts sagen? Doch, wir wollen auch was sagen. Und zwar sage ich ebenfalls Hallo. Und von mir hört ihr heute einen Text zum Thema, was tun die Anarchisten? Genau. Dann geht es um das Alkoholkonsumverbot auf dem Werderplatz als regionales Schwerpunktthema. Als überregionales geht es um das neue Polizeigesetz in Baden-Württemberg. Ja, und natürlich, wie immer, Scheiße des Monats ist dabei, weil Scheiße gibt's immer. Das ist wohl wahr und wir haben heute eine Besonderheit. Wir sind nicht nur zu dritt hier live im Studio, sondern wir möchten ganz herzlich unseren neuen Praktikanten begrüßen. Hi. Hi. Also, dass wir immer gut mit Kaffee, Bier und Essen versorgt werden? Nein. Ihr werdet hoffentlich bald in den nächsten Sendungen mehr von unserem Praktikanten hören und wir werden ihn hier einführen in die wunderbare Welt des Querfunkradios. So, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Thema Regionales, also über das Alkoholverbot auf dem Werderplatz. Da wir haben unsere Redebeiträge aufgezeichnet, die dort liefen, also einen von uns, also von der libertären Gruppe. Und dann war noch die Sabine von der List, Karl heißen sie, die Karlsruher Liste da, die in ihrem Redebeitrag über bürgerliche Freiheitsrechte und was das mit dem Werderplatz und den Maßnahmen vor Ort zu tun hat. Und unser Beitrag geht mehr um Gentrifizierung und um Verdrängung. Und ich werde euch danach noch allgemeine Überlegungen über die Situation in Karlsruhe bei dem Thema Verdrängung und Gentrifizierung etwas erzählen. Ja, aber jetzt erstmal viel Spaß bei den Redebeiträgen. Ich hoffe, ihr lernt auch ein bisschen was dabei. Genau. Oh, halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Ich bin Sabine Speck. Ich komme von hier aus der Südstadt und bin schon ganz viele Jahre hier in Karlsruhe Mitglied bei der Karlsruher Liste KAL. Die KAL Karlsruher Liste ist eine kommunale Wählervereinigung und auch schon seit fast 35 Jahren im Gemeinderat vertreten. Und als KAL-Mitglied beschäftigt uns dieses Thema hier, Werderplatz, schon lange. Mich persönlich in den verschiedensten Konstellationen. Als Ansässige im Kulturverein KOHI, als Bürgergesellschaft Südstadt, als Kirchenmitglied und so weiter und so fort. Und aus den verschiedensten Projektgruppen heraus. Nur jetzt so als Rednerin bei einer Kundgebung statt für alle noch nie. Deshalb bedanke ich mich bei den Initiatorinnen, hier sprechen zu dürfen. Ich mach's auch kurz. Lang allerdings ist die Zeit, in der der Werderplatz früher nur der Indianerbrunnen, heute eher der ganze Platz, Probleme gemacht hat. Deshalb ja auch meine lange Geschichte in Projektgruppen, Stadtteilentwicklung, Dialogreihen, Filmprojekte und was weiß ich noch alles. Und ich kann nur sagen, solch schlimmen Zustände wie heute gab's noch nie. Und damit meine ich nicht nur die Sachen, die da vorne abgehen. Nein, ich meine das Verhalten, das die Verwaltung, die Stadt und Politik an den Tag legen. So schlimm waren deren Versagen noch nie. Ich kann mich noch gut erinnern, wie der Dr. Weise vor vielen Jahren zu einer Jahreshauptversammlung der Bürgergesellschaft Südstadt gekommen ist und gesagt hat, so schlimm wie jetzt am Werderplatz war es noch nie. Und jetzt gibt's da was Neues. Andere Städte haben das schon, nämlich Kot. Also ausgeschrieben Kommunaler Ordnungsdienst. Das wäre eine Stadtpolizei. Da ist dann er als Ordnungsamt der Chef. Und dann sorgt er dafür, dass das auf dem Werderplatz alles besser wird. Ich habe damals noch gefragt, ob es nicht einfacher und natürlich auch billiger für Karlsruhe wäre, 10 richtige Polizisten beim Land anzufordern, statt 10 Codes auf städtischen Kosten einzustellen. Weil das ja sowieso Landesaufgabe ist und die Stadt Karlsruhe immer sparen muss und will. Da braucht sie ja nicht zusätzlich noch Geld ausgeben für Sachen, die gar nicht ihre Aufgabe ist. Aber nein, Herr Weise hat gesagt, er braucht eine eigene Stadtpolizei. Einen eigenen Code, dass die sich um die Ordnungswidrigkeiten kümmern, wo die richtige Polizei nicht so viel Zeit hat. Und dann wird alles besser. Also hat man einen Haufen Geld ausgegeben und das Ordnungsamt hat 10 Leute bekommen. Als Polizisten verkleidet und dann? Hat sich was verändert da vorne? Nichts. Doch, das Ordnungsamt hat alle öffentlichen Mülleimer von den Straßenschildern am Werderplatz abschrauben lassen, weil es zu teuer war, die regelmäßig zu leeren. Man hat den Alternativplatz für Trinker am Tivoli abgerissen. Alles zu teuer. Die Sachen schon, der Code nicht. Denn als man festgestellt hat, dass sich am Werderplatz gar nichts gebessert hat, seit wir als Karlsruhe uns einen eigenen Code angeschafft haben, hat man nicht das Naheliegendste gemacht und den einfach wieder abgeschafft. Nein, eine Mehrheit im Gemeinderat, und da rede ich nicht nur von Konservativen, denn die haben keine Mehrheit, ich rede von einer breiten Mehrheit von rechts bis links, hat den Code nochmal aufgestockt, um 20 Leute. Ja, und so, während sich der Code verdreifacht hat, hat sich in der Zeit die Sozialarbeit am Werderplatz auf ein Drittel reduziert. Das Straßenfegerteam wurde aus dem Spiel genommen. Der Garten der Brunnenleute platt gemacht. Haben 3 Substitutionspraxen zugemacht und mindestens 3 Projektgruppen abgewimmelt. Die mit positiver Belebung an den Werderplatz rangehen wollten, zum Beispiel mit Tagesgastronomie, Spielgeräten, Kunstaktionen, Ausweitung der Vesperkirche und was weiß ich noch alles. Lauter tolle Ideen. Der Gemeinderat setzt aber lieber auf Kot. Egal, ob's was bringt. Das Geld dafür ist da. Das Geld, das da zum Fenster rausgeschmissen wird, ist ärgerlich. Echt wirklich. Letztendlich aber auch nur Geld. Was aber viel, viel wichtiger, viel schlimmer, viel, viel mehr der Anfang von ganz schlimm ist, das ist hier die Beschneidung der freiheitlichen Bürgerrechte. Ich als Verfechterin, nimmer müde der bürgerlichen Freiheitsrechte und die KAL als kommunale Bürgerrechtspartei, haben mit diesem Verbot im öffentlichen Raum ein Riesenproblem. Politik, Staat, Stadt, Verwaltung, Politik eben, ist doch dafür da, die Freiheit der Bürger zu schützen, die Freiheitsrechte zu garantieren. Politik muss doch die Freiheit der Einzelnen verteidigen und wo es geht, ausbauen. Es gibt da zwar tatsächlich Ausnahmen, wo die Freiheit des Einzelnen vorübergehend eingeschränkt werden darf, aber die sind ja vom Gesetzgeber klar formuliert. Notstandsgesetze bei Naturkatastrophen zum Beispiel. Oder bei akuter Bedrohung der öffentlichen Sicherheit, zum Beispiel bei Terrorgefahr. Jetzt sind sie ja hier, die Zielkonflikte am Werderplatz, schlimm. Und es ist echt nicht gut, was da abläuft. Aber Leute, Terrorgefahr. Terrorgefahr geht von nichts. Terrorgefahr geht von dort doch nicht aus. Da muss man nicht ohne Not mit Einschnitten in die Freiheitsrechte kommen. Schon gar nicht, wenn in der AG Werderplatz so viel andere Vorschläge gemacht worden sind, an die Probleme ranzugehen. Ich habe vorhin versprochen, ich mache es kurz. Deshalb kann ich es auch in einem Wort sagen. Ich sage nein. Nein zur Einschränkung der bürgerlichen Freiheitsrechte. Nein zur Beschneidung der Bürgerrechte mit dem Scheinargument der Sicherheit. Nein zur schleichenden Aushöhlung der Freiheit. Ich sage nein und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. So, ja, ich habe natürlich was vergessen noch zu sagen. Also das sind Redebeiträge von einer Kundgebung, die wir am 30.03. auf dem Werderplatz gegen das Alkoholkonsumverbot veranstaltet haben auf dem Werderplatz. Wir hatten vorher schon zwei Kundgebungen, wo wir uns auch mit den Leuten, die es vor Ort geht, also die Leute, die dort vor Ort ihre Drogen konsumieren oder sich halt den Tag über betrinken. Hat leider nichts gebracht. Jetzt ist das Alkoholkonsumverbot. Ich würde aber erstmal dann zum nächsten, also zu unserem Redebeitrag kommen. Das war jetzt der Redebeitrag von der Sabine, von der Kall, wie ich schon erwähnt habe. Jetzt unser Redebeitrag. Aber vorher würde ich sagen, spielen wir erstmal zur Auflockerung Musik. Also wir wollen ja nicht, dass ihr euch langweilt und immer nur meine Stimme hört, sondern ihr könnt auch mal Stimme von netten Menschen hören, die gute Musik machen. Was hören wir jetzt eigentlich? Braindead. Ah, Braindead. Okay, viel Spaß. We'll be right back. da wir der Meinung sind, dass das sogenannte Alkoholkonsumverbot nicht ohne Zusammenhang betrachtet werden darf, möchte ich nun einige Worte über Gentrifizierungsprozesse verlieren. Das Wort Gentrifizierung bedeutet nichts anderes als Aufwertung. Derartige Prozesse sind allgegenwärtig und vollziehen sich in mehreren Schritten. Vor allem Vorstadtvierteln mit günstigem Wohnraum bieten eine gute Basis für Menschen mit niedrigem Einkommen und sogenannten Pioniere, wie Subkulturen, KünstlerInnen und Studierende. Solange diese Aufwertungsprozesse mit Beteiligung und im Interesse aller stattfinden, stellen sie kein Problem dar. Jedoch steigt mit der kreativen Ausgestaltung der Viertel ihre Popularität und der Zuwachs an eigenem Kapital. Durch Kneipen, kleine Geschäfte und sympathische Kunst steigt der Kultfaktor des Stadtteils. Er wird für Touristen attraktiv. Dadurch steigt das Interesse an hochwertigem Wohnraum und Investorinnen nutzen die Gelegenheit. Öffentlicher Raum wird deshalb nach und nach in privates Eigentum umgewandelt. Günstiger Wohnraum wird durch Sanierung aufgewertet und dadurch für einige BewohnerInnen unbezahlbar. Dies führt zu einem sozialen und kulturellen Wandel des Viertels. Bestimmte Personengruppen sind im öffentlichen Raum plötzlich problematisch und unerwünscht. Diese Entwicklung vollzieht sich seit einigen Jahren auch in der Karlsruher Südstadt. Steigende Mietpreise, die Verdrängung kleiner Geschäfte, eine steigende Zahl an Zwangsräumungen und Mietverdrängungen sind allgegenwärtig. Die damit zusammenhängenden sozialen Probleme wie Erwerbslosigkeit oder Wohnungslosigkeit zwingen die Stadtpolitik zu einer Regulierung, um einen sozialen Kollaps langfristig zu vermeiden. Ihre Aufgabe sieht sie jedoch nicht darin, sozialpolitisch nach Lösungen zu suchen. Die Abhängigkeit von der Konkurrenz gegenüber anderen Städten lässt lediglich eine Verwaltung der Probleme zu, um den scheinbaren sozialen Frieden zu wahren. Das sogenannte Maßnahmenpaket zur Situation auf dem Werderplatz spiegelt diese Tatsache wider. Die Einrichtungen, konsumakzeptierende Einrichtungen, sind für den Umgang mit Süchtigen absolut zu begrüßen. An den Ursachen ändert dies jedoch nichts. Die Repressionsmaßnahmen, gegen die sich unser Protest in der Hauptsache richtet, widersprechen einer Auseinandersetzung mit den Ursachen sozialer Probleme und sollen lediglich für einen scheinbaren sozialen Frieden sorgen. Dabei wird dieser angebliche soziale Frieden einseitig geschaffen. Es geht in erster Linie um Kapitalinteressen und eine Wohlfühloase für einige BewohnerInnen. Wer sich diesem Interesse nicht unterordnet oder in der gesellschaftlichen Konkurrenz untergeht, verliert jegliche Berechtigung, den öffentlichen Raum zu nutzen und zu beanspruchen. Dieser Widerspruch zwischen kapitalistischer Verwertung und sozialer Verantwortung lässt sich allein durch die Stadtpolitik nicht auflösen. Wenn wir uns zum Ziel setzen, eine Stadt für alle zu schaffen, eine Stadt, welche sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, nicht an der Vermehrung und der bestmöglichen Verwaltung des Kapitals, so müssen wir uns diese Stadt selbst gestalten und erkämpfen. Allein die Orientierung an den Bedürfnissen aller Menschen kann die soziale Spaltung überwinden. Die solidarische Stadt ist das Produkt kollektiver Gestaltung aller BewohnerInnen. Sie wird den unterschiedlichen Ansprüchen jedes Individuums gerecht. Materielle, kulturelle und soziale Güter müssen für alle ausreichend zur Verfügung stehen und genutzt werden können. Der öffentliche Raum muss jederzeit für alle zugänglich und nutzbar sein. Für eine Stadt für alle. So, ja, das waren jetzt die zwei Redebeiträge, die gelaufen sind auf dieser Kundgebung. Wir hatten ja vorher schon mal zwei und um darauf aufmerksam zu machen, dass wir das halt nicht okay finden. Also es heißt nicht, dass wir die Situation auf dem Werderplatz, was ja auch in den Redebeiträgen vorkam, irgendwie geil finden. Das ist schon scheiße. Nur der Umgang damit sehen wir halt das Problem. Einfach mit Verboten und mit Verdrängung. Also die, ich werde auch ein bisschen über einen Artikel, einen KA-News-Artikel reden, so, wo es auch darum geht, so, wo auf der einen Seite auch steht, auf der einen Seite, ja, will man ja niemand verdrängen, aber auf der anderen Seite ganz klar sagen, ha ja, da hat jetzt eine Verdrängung stattgefunden und das Ordnungsamt und die Polizei wird jetzt andere Plätze mehr beobachten. Okay, aber das erstmal dazu komme ich gleich. Zu der Kundgebung an sich, also worum es uns geht, wieso wir das Alkoholkonsumverbot schwachsinnig finden oder nicht produktiv. Also, glaube ich, kam auch in den Redebeiträgen vor. Es ist auch klar, dass wir nichts gegen Konsumentinnenräume haben, wo sich die Menschen einen bestimmten sicheren Rahmen haben, wo sie ihre Drogen nehmen können oder sich besaufen können. Es ist wichtig, dass die Leute weiterhin irgendwie in sozialen Kontakt mit Menschen sind. Und dass das von mir aus auch in einem bestimmten geregelten Maße, der den Leuten auch vielleicht hilft, irgendwie was bringt. Was die Sabine in ihrem Redebeitrag gebracht hat, so finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Was hat die Stadt vorher die letzten paar Jahre auf dem Werderplatz gemacht? Das war stark kontraproduktiv. Wie gesagt, für dann so eine pseudopolizeiliche Behörde wie das, wie die Polizeibehörde, also Klartext Ordnungsamt, kann halt Geld ausgegeben werden anstatt für Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen oder unterschiedliche Projekte, die angedacht waren. Dafür ist dann halt kein Geld da. Das ist halt unsere Kritik an der Sache und das halt auch nicht die Gründe für, Drogensucht oder sonst wie bekämpft werden oder für Armut, sondern es kommt dann halt immer wieder die Polizei. Das hat auch was mit einem, was ihr bestimmt schon mal zwischendurch mal in Medien gehört habt, den Begriff subjektiven Sicherheitsempfinden zu tun. Und das ist zum Beispiel auch in dem KA News-Artikel von wann ist der überhaupt? Vom 11.04. genau die Rede von einem, dass sich die Leute unwohl fühlen irgendwie, aber im Grunde genommen, klar gibt's da Kriminalität und klar ist es laut und dreckig und auch unangenehm. Ich kann das voll und ganz verstehen, so. Aber im Endeffekt ist jetzt der Werderplatz jetzt auch, wenn's Diebstahl gibt, jetzt auch nicht so der Horrorplatz. Ich meine, wenn ihr vielleicht mal am Wochenende nachts auf dem Europaplatz seid, ich kenne einige Leute, die haben keinen Bock in der Nacht auf dem Europaplatz vorbeizugehen, weil da irgendwelche Truffi-Disco-Arschlöcher rumrennen, die rumpöbeln und da gibt's auch Schlägereien und alles drum und dran. Aber da wird halt Geld mitgemacht mit so Idioten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, wo da mein Problem ist irgendwie. Da ist ganz klar, nach unten kann man treten und ich kann das verstehen, dass die Anwohnerinnen und Anwohner am Werderplatz so da sich jetzt damit wohler fühlen. So, ich hoffe einfach nur, dass sie verstehen. Und da würde ich jetzt einen Brückenschlag machen zur allgemeinen, zu einer anderen Verdrängung über Gentrifizierung, wie ja in unserem Beitrag dran kam. So, wenn ihnen irgendwie klar werden würde, dass wenn sie Pech haben, halt auch durch eine andere Art von Verdrängung, durch diese Gentrifizierung halt sich diese Wohnungen vielleicht nicht mehr leisten können. So kann ich zum Beispiel, da war ich fleißig und habe ein bisschen recherchiert, wenn man mal so schaut, was die Stadt Karlsruhe gerade für große Bauprojekte hat, so gerade hinterm Bahnhof, oder der IKEA Richtung Durlach. Ich meine, man sollte sich halt schon mal die Frage stellen, also ich springe jetzt wieder, es tut mir leid, aber in dem K-News-Artikel steht ja auch was von einer Aufwertung des Werderplatzes drin. Und genau diese Aufwertung ist ja das Problem, dass die Mieten steigen werden, wenn man jetzt zum Beispiel nicht Wohnraum vergesellschaftet oder so, dann ist der Wohnraum halt einfach dem Markt unterworfen und attraktive Gegenden, da steigen halt die Mieten und unter Umständen wird sich das halt kein Normalverdiener oder Normalverdienerin, zum Beispiel wie ich, nicht mehr leisten können. Ich hatte richtig Probleme beim letzten Umzug, eine Wohnung zu finden. Und jetzt muss man halt mal beobachten, was da mit diesen ganzen tollen, großen Weltstadt Karlsruhe Wohnprojekten passiert. Wie das dann aussieht nach den ganzen Bauprojekten hinterm Bahnhof. Also ich gehe davon aus, dass das die Südstadt attraktiver macht. Und so können natürlich die Immobilienfirmen oder Vermieter, Vermieterinnen natürlich die Miete anheben. Das ist einfach die Logik. Da kann man nichts machen. Da bin ich halt mal gespannt. Und dann werden die Leute gucken, oh, jetzt sind wir dran. Jetzt können wir uns die Miete nicht mehr leisten unter Umständen. Ich meine, das ist ja kein Problem mehr von Geringverdienern mehr, sondern das ist ja auch, das geht ja bis in die sogenannte Mitte der Gesellschaft mit einem relativ guten Einkommen. Ja, ich finde, da ist auch relativ klar, für wen die Stadt da sein möchte und für wen die Lebensraum darstellen. Also ist ganz klar, jemand, der irgendwie Student ist und vielleicht einen reichen Papi und Mami hat, die ihm da noch ein bisschen Kohle zuschieben können, die können sich das leisten. Aber jemand, der der Arbeiterschaft zugehörig ist oder einfach Geringverdiener ist, wird da auf der Strecke bleiben, zwangsläufig. Genau. Und ich meine, dann gibt es ja, wenn man ein bisschen recherchiert, kann man auch bei der Stadt Karlsruhe nachlesen, irgendwie, was es da für Mittel gibt von der Stadt Karlsruhe, um günstigen Wohnraum zu schaffen oder genau, oder Bestand relativ billig vermieten zu können. Das hört sich alles schön gut an, aber dann schaut man mal weiter. Und zwar, das könnt ihr auch alle machen. Ihr könnt auch bei der Stadt Karlsruhe im Internet nachschauen, die ganzen Gemeinderatssitzungen und so weiter. Und zwar gab es da mal eine Anfrage von der Linken zu Sozialwohnungen. Und es ist ganz interessant. Und mir ist nicht bekannt, dass sich da irgendwas geteilt hat. Zum Beispiel, ich meine, es werden schon Wohnungen gebaut, aber es werden halt Wohnungen gebaut unter Umständen und ich genau für die Leute da, die dann in den Hotels hinterm Bahnhof arbeiten oder was weiß ich, okay, die verdienen wahrscheinlich auch nicht so viel, aber es ist halt wirklich die Frage, wer sich unter Umständen die Wohnung leisten kann. Aber ich bleibe bei den Sozialwohnungen und zwar gab es eine Anfrage von Die Linke im Gemeinderat, wie hoch der aktuelle Bestand ist von Sozialwohnungen und wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Und dann ist es interessant, dass 2000 gab es noch 10.332 Sozialmietwohnungen in Karlsruhe, was eine im Gesamten von Mietwohnungen sind es 7,3%. 2018 sind es nur noch 3.682. Der Anteil kann an den anderen, an den Gesamtmietwohnungen ist nicht zu sehen. Also es kann man noch nicht berechnen. Okay, das stagniert jetzt zu 2017. Die Frage bei der ganzen Geschichte ist halt wirklich, okay, es werden dann vielleicht mal wieder 1000 oder zwei oder ein paar hundert neue Sozialwohnungen gebaut, aber es muss einem bewusst sein, dass diese Sozialwohnungen, also die Besitzer, Besitzerinnen, die bekommen einen Zuschuss für diese Wohnung und dieser Zuschuss läuft irgendwann aus. Und es ist eine ganz kapitalistische Logik, okay, wenn mich das dann was kostet, dann werde ich die Wohnung, also wenn ich dadurch dann weniger Geld habe, so wenn das ausläuft, die Subventionierung, wenn ich das mal so sagen darf, ist es ja auch ganz klar, dass ich dann halt einfach die Miete erhöhe und dann können die Leute, die vorher drin gewohnt haben, halt nicht mehr wohnen. Und in diesem, also in dieser Anfrage, das sind mehrere Fragen in dieser Anfrage. Ich meine, da wird auch nochmal ganz genau, ich muss es mal kurz suchen, ich habe es mir angestrichen. Ja, genau, insgesamt sind es 10 Fragen, die dargestellt werden über verschiedene Bereiche. Und wir haben da das Wichtigste mal rausgeschrieben, was genau, auf jeden Fall am interessantesten ist. Genau, also wie gesagt, so gerade die Anzahl von 2000 bis 2018. Aber wie zum Beispiel gibt es dann die zweite Frage ist, wie sieht es aus Sicht der Stadt, also die Prognose aus für die nächsten 5 Jahre? Der Gemeinderat antwortet darauf dann, in Anbetracht dieser Abgänge kann es trotz unseres gut laufenden Karlsruher Wohnungsraumförderungsprogramms schon als Erfolg gewertet werden, wenn die Zahl von derzeit rund 3.700 Sozialwohnungen gehalten werden kann. Wobei damit gerechnet wird, dass die Stadt Karlsruhe weiter wächst und es mehr Zuzug geht. Eine höhere Zahl von 9 geförderten Wohnungen ist kein Problem der Finanzen, sondern der Flächen. Okay, dann stelle ich mir mal die Frage, was wird gerade in Karlsruhe alles gebaut? Ich meine, es gibt genügend Flächen. Es werden die Strebergärten in der Südstadt platt gemacht, um da Hotels und was weiß ich was hinzubauen. Ich meine, das ist ein Erholungsraum für die Leute, wo sie nicht irgendwie in Freizeitparks Geld ausgeben müssen oder in Kaffee sitzen müssen, sondern die können da gechillt da abhängen. Die wird's nicht mehr geben. Aber da wird nichts Sinnvolles gebaut, bezahlbaren Wohnraum, sondern da kommen Firmen hin, da kommen Hotels hin, was weiß ich. Das ist leider die Problematik. Und wenn Sie dann sagen, es ist kein Problem der Finanzen, sondern der Flächen, dann frage ich mich nach der Flächennutzung. In irgendeiner anderen Frage kommt auch als Antwort, dass dann irgendwie... Also in der Nordstadt zum Beispiel oder in Durlach-Aue sollen Wohnungen gebaut werden. Irgendwie, oder also Flächen freigegeben werden für Wohnraum. Da stelle ich mir halt wieder die Frage, was wir wahrscheinlich auch an der Gentrifizierung kritisieren, ist nämlich gerade das, also die Gentrifizierung, die zumindest in Karlsruhe stattfindet, ist ja, oder in anderen größeren Städten, dass die Leute aus der Innenstadt vertrieben werden. Und wo werden Wohnungen gebaut? Außen. Also das ist wieder die gleiche Logik, also sprich, ja, wer es sich leisten kann, kann halt in der gut strukturierten Innenstadt wohnen, wer halt sich es nicht leisten kann, muss rausziehen, hat dann mehr Probleme, die Menschen haben wahrscheinlich sowieso tendenziell weniger Geld, brauchen dann, müssen dann aber mit Auto in die Stadt fahren oder halt mit der Straßenbahn. Die fährt ja jetzt auch nicht mehr so gut, nachdem wir unser tolles Sparprogramm hier durch haben, ne, die Sparmaßnahmen. Ist auch nichts mehr mit ganze Nacht Bahn fahren. Genau, also ich meine, wir hatten ja damals auch über die Sparzeugkampagne, die sich gegen die Kürzungen in Kultur und Soziales irgendwie ausgesprochen haben, haben wir ja auch berichtet. Ich meine, die Frage ist halt wirklich, für was gibt die Stadt Geld aus? So, und es sind ja auch dieses Jahr Kommunalwahlen. Und ich meine, wie ihr uns vielleicht kennt, Parlamentarismus und Staat irgendwie, halten wir nicht für die Lösung, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also ihr müsst euch wirklich die Frage stellen, also für mich, also wenn die Leute jetzt auf Wahlplakaten, also die Parteien auf ihren Wahlplakaten für bezahlbaren Wohnraum, also die müssen wirklich dann mal was bringen, wirklich was bringt und nicht irgendwie tolle Maßnahmen, die sich gut anhören, wenn es halt nichts bringt, bringt es nichts und dann muss man aber auch sagen, ja, unser Ansatz wäre halt, hey Leute, schließt euch zusammen und macht was dagegen. Also tut zumindest eure Meinung kund. Oder ich meine, früher hat man ja auch mal, darf man sowas im Radio sagen? Egal. Ich denke schon. Also früher hat man zum Beispiel halt auch Häuser besetzt aus Protest. Oder in Berlin wird es gemacht. Also, schließt euch zusammen und helft euch gegenseitig in der Nachbarschaft, falls jemand von einer Zwangsräumung bedroht ist, weil er die Miete nicht mehr leisten kann und so weiter und so fort. Ja, da kann man sich in Rage reden. Ich hoffe, das war jetzt nicht so unkoordiniert. Ansonsten gibt es auch immer noch fette Mietenpartys. Ansonsten gibt es halt immer auch noch fette Mietenpartys, die ein Mensch auch feiern kann. Genau. Wenn ihr irgendwo seht, da wird eine Wohnung für wesentlich mehr Geld als vorher vermietet, kann man sich die mal angucken und den Raum da vielleicht nutzen. Also, ich habe gehört, es gibt es in anderen Städten. Ich weiß nicht, ja, habe ich auch gehört. Also wie mit denn? Also ich würde ja sowas niemals machen und ich hoffe, ihr macht das auch nicht. Das war kein Aufruf. Das war niemals. Ein Ärger. Das war nur ein historischer Rückblick, dass das ja Leute mal gemacht haben. Genau. Aber bevor wir jetzt ins Babbeln kommen und es total unkoordiniert wird, würde ich sagen, spielen wir mal Musik. Was spielen wir denn für Musik? Ja, wir hören jetzt von The Space Ladies Greatest Hits das Lied I Had Too Much to Dream Last Night. Thank you. Wie anfangs angekündigt, hört ihr jetzt einen Text zum Thema »Was tun die Anarchisten?« aus dem Buch »Anarchie« von Horst Stohwasser. Den Text habe ich um zwei Sätze gekürzt, weil ich mir nicht sicher bin, was ich davon zu halten habe. Doch zuvor spielen wir noch ein Lied von der Band Succubus mit dem Titel »Escape from Reality«. Was tun die Anarchisten? Anarchisten bekämpfen keine Menschen, sondern Institutionen. Ein Zitat von Buonaventura Durruti. Ihren Kampf gegen staatliche Strukturen und für eine freie Gesellschaft führen Anarchisten mit den unterschiedlichsten Mitteln. Durch Aufklärung und Medien, den Aufbau von Gegenkultur und Selbstverwaltungsmodellen ebenso wie durch Provokation, direkte Aktion, Streik und Demonstrationen. All das ebenso gut als Einzelkämpfer wie in losen Gruppen, Gewerkschaften oder spezifischen Organisationen. In ihrer Geschichte versuchten sie alle Arten von Protest und Widerstand bis hin zur Schaffung befreiter Gebiete, in denen soziale Experimente gedeihen konnten. Eine Eroberung der Macht im Staate jedoch, schrittweise politische Reformen im Rahmen des Systems, die Beteiligung an Wahlen, politischen Parteien und Regierungen lehnen sie in der Regel ab. Früh haben sie die Erfahrung gemacht, dass staatliche Systeme eine große Integrationskraft besitzen und Macht korrumpiert. Natürlich bewegen auch Anarchisten sich meist in kleinen Schritten auf ihr großes Ziel zu. Sie machen sich dabei aber nicht zum Teil des staatlichen Systems. Ihre Modelle sind vielmehr so angelegt, dass sie tendenziell gegen staatliche Institutionen gerichtet sind und Herrschaftsstrukturen zersetzen, um so in ihrem Schoße bereits die Saat einer neuen herrschaftsfreien Gesellschaft aufkeimen zu lassen. Destruktiver und konstruktiver Anarchismus. Im Grunde gibt es zwei verschiedene Strategien der Anarchisten. Die eine sieht in erster Linie den Gegner und versucht ihn anzugreifen, seine Macht zu zerstören. Hier reduziert sich Anarchismus genau genommen auf bloße Staatsfeindlichkeit. Die Frage nach dem Aufbau einer anderen Gesellschaft ist zweitrangig. Gedacht wird zumeist in militärischen Kategorien. Verteidigung, Angriff, Sieg. Solches Verhalten erschöpft sich meist in einer pseudo-heroischen Geste der Herausforderung. Die andere sieht das Ziel als vorrangig an. Für sie ist der Staat ein Hindernis auf dem Weg zu diesem Ziel, aber nicht der indirekte Daseinszweck des Anarchismus. So wenig sie darum herumkommt, gegen dieses Hindernis zu opponieren und es zu bekämpfen, so sehr steht für sie doch die Frage nach konkreten und gangbaren Modellen im Vordergrund. Wege, die zu einer anarchischen Gesellschaft führen können. Etwas überspitzt könnten wir die Richtungen als destruktiven und konstruktiven Anarchismus bezeichnen. Die eine geht den Gegner direkt und frontal an, die andere will ihn zu zermürben und überflüssig zu machen. Kampf oder List, offene Feldschlacht oder Katalysator, das sind die extremen Pole anarchistischer Aktion. Natürlich ist das grob vereinfacht, aber beide Formen lassen sich nachweisen. Zwischen dem bombenwerfenden Schlapphut-Anarchisten und dem körneressenden Einsiedler, der Liebe und Gewaltfreiheit predigt, gab es in der anarchistischen Bewegung so ziemlich jeden denkbaren Typus. Eines allerdings lässt sich klar sagen, der berühmte Typ des Verschwörer-Anarchos, der sich voll Hass aufmachte, einen König in die Luft zu sprengen und glaubte, der Staat würde dadurch zusammenbrechen und die Anarchie kraftvoll erblühen, starb praktisch schon im 19. Jahrhundert aus. Diese sogenannte Propaganda der Tat war nur eine unter den zahllosen Aktionsformen, die der Anarchismus hervorgebracht hat. Eine relativ kurzlebige obendrein. Zuvor haben Anarchisten an Volksaufständen teilgenommen und Geheimgesellschaften gegründet, Arbeitervereine aufgebaut, Bibliotheken und Schulen eingerichtet. Tauschbanken und Konsumgenossenschaften gehörten genauso zu ihrem Repertoire wie Zeitschriften, Theater und Gesangvereine. Ebenso Bankräuber, die sich stolz Expropriateure nannten und brav jeden Pfennig bei ihren politischen Organisationen ablieferten, oder Volksaufklärer, die mit dem Esel von Dorf zu Dorf zogen, den Menschen das Alphabet beibrachten und ihnen das Nahen der Anarchie verkündeten. In späteren Jahren kamen unter dem Namen Anarchosyndikalismus verstärkt die Gewerkschaften ins Spiel, mit deren Hilfe Anarchisten eine freie Gesellschaft mit libertärer Wirtschaft aufbauen wollten, was sie in Spanien für kurze Zeit auch tatsächlich schafften. Aus Volksaufständen entwickelte sich andernorts die Taktik der Guerilla, die auch von Anarchisten genutzt wurde und vorübergehend in der Lage war, die Staatsgewalt zu besiegen und größere Gebiete zu befreien. Erst viel später sollte die Guerilla-Bewegung unter kommunistischen Vorzeichen zur reinen Taktik der Machteroberung degradiert, als Mittel der Befreiung grandios scheitern. Seit den Tagen Tolstois und den Taten Gandhis setzte sich in anarchistischen Kreisen vermehrt die Form des zivilen Ungehorsams durch, die eine besonders scharfe Waffe im Fundus des gewaltfreien Aktionsanarchismus darstellt. Nach Studentenrevolten, autonomen Arbeiterkämpfen und heftigem Widerstand gegen Atomstaat, Militarismus und Mietspekulation begannen Anarchisten in den letzten Jahrzehnten verstärkt mit dem Aufbau konkreter Projekte. Diese Modelle allgemeiner Selbstverwaltung sollen im sozialen Alltag der Menschen verankert sein, ohne sich vom herrschenden System vereinnahmen zu lassen. Solche vorweggenommenen Utopien versuchen, indem sie sich gegen die Staatsgesellschaft wenden, zugleich Experimentierfeld für eine nichtstaatliche Gesellschaft zu sein. Grundzüge anarchistischer Aktion. Ein typisches Kennzeichen anarchistischen Vorgehens ist die direkte Aktion. Anarchisten lieben gerade Wege und misstrauen Winkelzügen. Die Betroffenen wenden sich daher mit Vorliebe direkt gegen die Verursacher ihres Problems, meist mit sehr wirkungsvollen Aktionen. Wenn jemand nichts zu essen hat, muss er sich Brot nehmen, auch wenn das Gesetz das Eigentum vor dem Hungrigen schützt. Direkte Aktionen können gewaltfrei oder militant sein, lustig, symbolisch oder unerhört praktisch. Sie können von einem Menschen durchgeführt werden oder von 10.000. Und immer haben sie zwei entscheidende Vorteile. Sie führen in der Regel ohne Umschweife zum Ziel und werden von den meisten Menschen sofort verstanden, eben weil sie direkt sind. Spontanität ist ein weiteres Merkmal anarchistischer Aktion. Sie ergibt sich aus der Direktheit der Betroffenen, der dynamischen Kraft der Empörung und der Lust an ungewöhnlichen Formen fast von selbst. Das Fehlen von Institutionen, Apparat und Bürokratie bei den Anarchisten erleichtert spontanes Handeln. Langweilige Entscheidungsfindung durch viele Instanzen oder biedere Vereinsmeierei sind in anarchistischen Kreisen sehr ungewöhnlich. Viel lieber wird einer spontanen und originellen Idee der Vorzug vor verkrusteter Routine gegeben. Spontan sein kann man alleine ebenso gut wie in der Gruppe. Und letztlich ist jeder Mensch frei, so zu handeln, wie er es gegenüber seinen Überzeugungen und seinen Mitmenschen verantworten kann. Das ist natürlich ein heikler Punkt. Was ist, wenn Schüler mal ganz spontan ihre Schule anzünden? Möglich, dass bei diesem Gedanken so manches Penela-Herz höher schlägt, aber das wäre weder eine direkte noch eine spontane Aktion im anarchistischen Sinne. Dem steht ein dritter libertärer Grundsatz entgegen, die Anwesenheit des Ziels in den Mitteln. Das, was man erreichen will, muss auch in der Wahl der Mittel zum Ausdruck kommen. Freiheit kann nicht mit unfreien Methoden erreicht werden, Wahrheit nicht durch Folter, Glück nicht durch Zwang und Friede nicht durch Krieg. Das ist ein hoher moralischer Anspruch und Anarchisten haben in der rauen sozialen Wirklichkeit damit auch zu allen Zeiten ihre Schwierigkeiten gehabt. Kann man seinen Gegner besiegen, ohne ihm weh zu tun? Wie sollte ein anarchistischer Milizionär im spanischen Bürgerkrieg gegen die Faschisten kämpfen, wenn nicht mit dem Gewehr? Wohl kaum mit schönen Worten und einem Blümchen in der Hand. Obwohl die Idee an sich so absurd wiederum auch nicht ist, denn dass mit gewaltfreien Mitteln Revolutionen gewonnen wurden und Armeen besiegt, dafür gibt es in der Geschichte ebenso gut Beispiele wie für den Sieg durch das Gewehr. Trotzdem haben die Anarchisten in der spanischen Revolution richtig gehandelt, als sie kämpften. Das Problem liegt woanders. In der Tragik nämlich, dass anarchistische Bewegungen sich meistens die Form ihrer Aktion nicht aussuchen können. Sie wird ihnen aufgezwungen. In Spanien begann die Revolution mit einem gewaltsamen Putsch der Faschisten, nicht der Anarchisten. Nichts ist unanarchistischer als eine Armee, Krieg und Töten. Aber meist ließ die Geschichte den Anarchisten nicht die Wahl der Waffen. Umso mehr Grund für sie, auf diesem schwierigen Prinzip der Anwesenheit des Ziels in den Mitteln zu beharren und es immer dort, wo sie die Formen der Aktion bestimmen können, zu beherzigen. Zwischen Empörung, direkter Aktion, Spontanität und der Vision einer freien, menschlichen und gewaltlosen Gesellschaft gibt es kein besseres Regulativ. If you like rhythm and blues as much as I do, my next guest is just what you've been waiting for. Ladies and gentlemen, the legendary Miss Janis Joplin. Count your fingers. I know what else. Das war Janis Joplin mit dem Lied Little Girl Blue. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an euch. Die erste Frage lautet, ich zitiere, Ihren Kampf gegen staatliche Strukturen und für eine freie Gesellschaft führen Anarchisten mit den unterschiedlichsten Mitteln. Durch Aufklärung und Medien, den Aufbau von Gegenkultur und Selbstverwaltungsmodellen, ebenso wie durch Provokation, direkte Aktion, Streiks und Demonstrationen. Inwieweit könnt ihr etwas damit anfangen? Ja, finde ich gut. Kann ich was mit anfangen? Genau, ich meine, da ist auch die Frage an der ganzen Geschichte, also wie ihr vielleicht auch schon in unseren Sendungen öfters mal mitbekommen habt, wie wir zu bestimmten Institutionen stehen und Macht ist korrumpierbar oder deswegen vertrauen wir zum Beispiel auch nicht dem Staat oder der Stadt oder irgendwelchen Parlamenten oder Regierungen so. Wir glauben eher, dass eine wirkliche Veränderung in unserem Sinne nur von unten, also von den Menschen, die es betrifft, selber gestaltet werden können. Und da das, was du da zitiert hast, da gibt es einige Aktionsmodelle, die ich dafür sinnvoll erachte. Genau, also Streiks finde ich für sehr wirkungsvoll, wenn sie von einer breiten Masse durchgeführt werden. Und es keine Personen gibt, die da ausgeschlossen sind, sondern es eine Einheit bilden, die dem Arbeitgeber deutlich zeigen, dass das so nicht weitergehen kann und daher ein ziemlich gutes Mittel. Genau, und vielleicht noch zu der Selbstverwaltungsmodellen, gerade das und Gegenkultur, das aufzubauen, halte ich für notwendig, halt auch, dass das die Menschen selber machen. Wir wollen uns ja auch nicht als Speerspitze, als Avantgarde sehen, also dass wir das machen für die Leute, sondern dass sich die Leute selbst verwalten. Das Einzige, was wir machen können, ist halt die Ideen mit in den Raum schmeißen und selbstverwaltete Projekte oder Gruppen, unabhängige Gruppen, politische Gruppen oder wie auch immer, unabhängige Gewerkschaften, wie zum Beispiel die FAU, das gibt uns halt die Möglichkeit, nicht erpressbar zu sein oder dass wir wirklich nur unsere Interessen vertreten können und nicht noch mit Wirtschaft oder irgendwelchen Lobbyverbänden zu tun haben müssen. Genau, dass wir selber entscheiden, was wir machen wollen. Ich denke auch, wenn Menschen diese Ansätze in ihrem Alltag mit integrieren, dass sie da auch gleichzeitig ihren Alltag als hochpolitischen Prozess begreifen können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein autonomes Zentrum gründe, dann ist es gleichzeitig die Schaffung einer Gegenkultur, eine Provokation unter Umständen in einem eventuell spießigen Stadtteil, aber auch, ja, wie gesagt, Gegenkultur beziehungsweise auch einfach einen Freiraum für andere Menschen, die eventuell Ähnliches gesucht haben. Und damit bin ich dann auch schon eine Inspiration für Menschen, die vielleicht vorher überhaupt keine Ahnung hatten, dass so etwas geht. Und ja, da ist es schon wichtig, im Alltag die eigenen Überzeugungen vielleicht auch schon als politischen Prozess zu sehen, um dadurch halt einen Schritt weiter an die befreite Gesellschaft zu kommen. Ja, und die Selbstorganisation soll auch nicht irgendwie ein grobes Vorbild sein, sondern die Leute sollen sehen, dass es funktioniert und dass es auch in der Praxis funktioniert und es nicht nur Literatur gibt dazu, sondern dass es auch erlebbar ist. Genau. Also vielleicht kann man dazu sagen, sowas wie das P8 jetzt oder damals die Wiki in der Viktoriastraße, das sind ja auch Geschichten. Aber es gibt natürlich auch so Sachen wie Kollektive, so wie die Druckkorb, die es hier gab im Gewerbehof, wo auch der Querfunk ist, oder Hydrowatt, was Kollektivbetriebe sind. Klar sind die noch kapitalistisch, da sie in einem Kapitalismus existieren müssen, aber das ist zumindest schon mal ein Ansatz, wie man so hierarchiearm wie möglich zusammen Sachen produzieren kann oder reparieren kann und so weiter. Ich würde gerne noch mal was zu der direkten Aktion sagen, weil das immer so verstanden wird, ja, direkte Aktion, ich meine, das ist auch bei Anarchistinnen und Anarchisten oder anderen Linksradikalen oder linken Menschen, direkte Aktion ist jetzt nicht unbedingt Molly schmeißen und Steine schmeißen, das hat damit erstmal, also nicht direkt wirklich was damit zu tun, so Streik zum Beispiel wäre eine direkte Aktion. so als Worterklärung, was eine direkte Aktion ist. Direkte Aktion heißt ja eigentlich nur, dass du aus deinen Bedürfnissen heraus handelst und deine Sachen selber in die Hand nimmst und probierst selber die Probleme zu lösen. Genau. Und direkt darauf zu antworten. Genau. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Welche Rolle spielt die Form des zivilen Ungehorsams für euch? Ich finde, es ist ein ziemlich großes und starkes Stilmittel. Also damit kann man sowohl seine Aggression und auch seiner Wut freien Lauf lassen, ohne dass man irgendjemand in Gefahr bringt. Und es ist ein Mittel, das schon seit Jahren angewandt wird und immer wieder sehr effektiv ist. Also sowas wie zum Beispiel Sitzblockaden bei Nazi-Aufmärschen oder bei Abschiebungen, dass man sich vor das Tor von einem Abschiebegefängnis setzt, irgendwie, was jetzt nicht gewalttätig ist, sondern einfach mal sich einfach weigert, irgendwie wegzugehen, um was Schlimmeres zu verhindern, zum Beispiel. Oder aktuelles Beispiel, werdet ihr ja aus den Medien mitgekriegt haben, Fridays for Future, die Schülerinnen und Schüler und auch vielleicht Studenten, Studentinnen, so, die schwänzen dann halt einfach den Unterricht. So ist auch eine Form des zivilen Ungehorsams. Klar, dass das so Leuten wie in der CDU nicht gefällt irgendwie. Also mich hat's gewundert, dass die Merkel da, aber ja, die ist ja auch ein bisschen so eine Kopftätschler-Mensch irgendwie. Naja, aber ziviler Ungehorsam einfach nicht unbedingt immer machen, was die Obrigkeit sagt. Also wenn dann die Polizei sagt, aber das stört dann den Verkehr, aber man empfindet die Sache, wofür mir einsteht, so wichtig, dass man einfach sagt, nee, es muss halt wehtun, auch ein bisschen, dass sich was verändert. Ich meine, mit Anträge schreiben oder halt mit Leserbriefe an irgendwelche Abgeordneten irgendwie schreiben, ja, da halte ich das, was zum Beispiel die Gelbwesten machen, wo man drüber streiten kann, ob man die Gelbwesten cool findet oder Friday for Future irgendwie. Bei denen muss man gucken, wie es sich entwickelt, aber das halte ich halt eher einen Ansatz, halt auch mal Regeln zu übertreten. Ich vielleicht jetzt auch noch zusammenfassend gesagt, dass ja, ziviler Ungehorsam einfach ein wunderbares Instrument ist. Zum einen, ja, ist es schon die Symbolik, Obrigkeiten, Hierarchien, Staatsdoktrine anzuzweifeln, beziehungsweise ja, zu zeigen, nee, das hat jetzt für mich in dem Fall keine Gültigkeit und da sich dementsprechend schon mal Hierarchien abzubauen. Zum anderen ist es aber auch einfach ein unglaublich starkes Instrument, um halt Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken und einfach zu sagen, nee, damit bin ich nicht einverstanden. Also wurde ja alles schon gesagt, aber vielleicht zur Zusammenfassung. In dem Sinne einfach unglaublich wichtig und nicht zu unterschätzen für auch den momentanen politischen Diskurs. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche Erfahrungen habt ihr mit den Grundzügen anarchistischer Aktionen gemacht? Als da wären die direkte Aktion, Spontanität und die Anwesenheit des Ziels in den Mitteln. Das ist schon jetzt einiges. Also zur direkten Aktion wäre zum Beispiel, also ja, habe ich getan, also als ich habe ja mal, muss ich zu meiner, na, nicht Schande, aber ich habe ja mal studiert und da waren auch Bildungsstreiks und so, wo es natürlich auch irgendwie zu Blockaden kam von Kreuzungen kurzfristig oder dass dann das Audimax besetzt wurde. Klar, sowas immer oder halt auch, also es gehört schon dazu. Ich glaube halt gerade diese, genau, was aber halt auch oft aus einer Spontanität heraus entsteht, um da mal eine Überleitung zu finden. Also Spontanität, ich finde schon, also meiner Meinung nach finde ich es auch gut, wenn man Sachen langfristiger plant und vielleicht ein bisschen festere Strukturen hat, um halt auch das, was man erreicht hat, irgendwie festzuhalten. Also wie gesagt, zum Beispiel ein autonomes Zentrum oder ein Stadtteilcafé oder sowas, was ja nicht unbedingt Spontanität ist. Aber manchmal kommt man auch nicht drum rum. Da braucht man Spontanität, um auf tagesaktuelle Geschehnisse zu agieren. Genau. haben wir ja auch in der letzten Zeit häufiger gemacht, mit wenig Vorlauf in bestimmte Geschichten eingegriffen, die hier in Karlsruhe passiert sind. So zum Beispiel bei den Gelbwesten oder bei den Protesten gegen den Arriman Verlag, bei der Bücherschau. Was ich interessant finde, ist der Punkt mit der Anwesenheit des Ziels in den Mitteln. Ich finde es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und auch so weit wie möglich diesem Ideal gerecht zu werden. Nur müssen wir halt auch sehen, dass wir in einer gewaltvollen Welt leben, die voller Unterdrückung ist und Diskriminierung. Und ich finde das unter Umständen, also ich finde es vielleicht jetzt, ja, wir sind im Reifen, vielleicht auch nicht immer gut so, aber dass es auch ein bisschen krass wäre von Anarchistinnen und Anarchisten oder allgemein Menschen, die sich was erkämpfen wollen, sich wehren wollen gegen Unterdrückung, Armut, wie auch immer, Wohnungslosigkeit, in einer gewaltvollen Welt mit gewalttätigen Apparaten wie Polizei, Militär, Arbeitsamt und so weiter und so fort, immer hundertprozentig korrekt zu handeln. Also ich finde das Ideal gut und werde mich auch immer probieren, mich dran zu halten, nur möchte ich dazu halt noch sagen, also das ist mir wichtig zu sagen, dass ich das, wenn dann irgendwie, was weiß ich, mir fällt jetzt nichts ein, aber das, ja, manchmal ist es einfach ein notwendiges Stilmittel, um zu agieren, und man kommt nicht drum rum, um gewisse Dinge einfach zu erreichen und seiner Sache eine Prägnanz zu geben und damit halt auch der Wut Ausdruck zu geben. Ich meine, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Gehen wir wieder zu diesem zivilen Ungehorsam. Wir blockieren jetzt einen Nazi-Aufmarsch durch eine Sitzblockade. Ziviler Ungehorsam. Anwesenheit des Ziels in den Mitteln. Wenn wir das dann wirklich so hundertprozentig ausleben würden, würden wir das nicht machen, sondern wir würden dann dastehen und, lieber Nazi, bitte mach das doch nicht. Du hattest Probleme. Also unser Ziel ist ja eigentlich eine solidarische Welt, in der halt auch die Menschen sich gegenseitig helfen und wenn es Probleme gibt, dass man darüber redet und Lösungen gefunden werden im Konsens. Das ist aber jetzt zum Beispiel bei einem Nazi-Aufmarsch nicht der Fall. Und auch eher schwierig. Ja, und eher schwierig, also, ja, Also, wie ihr hört, also finde ich es ein gutes Ideal, ist leider in der Realität oft nicht einzuhalten. Gut, dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich für die Beantwortung der Fragen. Was haltet ihr eigentlich von Musik? Wir haben jetzt so viel geredet, mein Mund ist schon ganz trocken. Ist eine gute Idee. Leider habt ihr mir gezeigt, wie der CD-Player funktioniert, deswegen haue ich jetzt einfach mal die Autonummers rein. Sehr gut, sehr gut. Also ihr merkt schon, der Praktikant hat seine Aufgabe für diese Sendung gefunden. Wir sind sehr zufrieden. We'll be right back. Aufstehen, aufstehen, es ist wichtig, ist uns wichtig, ist uns wichtig, aufstehen. Ist uns wichtig. Ja, was ist uns heute wichtig? Ja, okay, es ist mal wieder passiert. Genau, falscher Jingle, aber es macht nichts. Dann mache ich das einfach so. Ja, wir kommen jetzt zum Thema Überregionales. Es ist nicht wirklich überregional, weil es geht um das baden-württembergische Polizeigesetz, das neue. Also das wurde ja schon 2017 verabschiedet, um dann auch wieder einen Bogen nach ganz am Anfang zur Sendung zu schlagen. Zum Beispiel das Alkoholkonsumverbot auf dem Werderplatz ist nur, also meines Wissens, und das hat auch die Sabine von der Kall irgendwie, glaube ich, erwähnt, dieses Alkoholkonsumverbot ist eigentlich nur möglich durch dieses neue baden-württembergische Polizeigesetz irgendwo in dem Terrorabschirmschutzparagrafen, keine Ahnung, so genau weiß ich es leider nicht, aber es ist ganz interessant, das nochmal zu erwähnen. Aber es soll ja jetzt erweitert werden. 2019 ist in der Debatte. In Freiburg gab es da am 12. Januar eine Demonstration mit 800 Menschen dagegen. Da habe ich dann auch gleich mal nachgeschaut, was da bei unserem geschwisterfreien Radio, Radio Dreieckland, was die zu dem Thema gemacht haben. Die haben da auch mehrere Redebeiträge von der Demo aufgezeichnet, die sie abgespielt haben. Sie haben sich aber auch im zeitlichen Rahmen, haben sie aber auch eine Informationsveranstaltung mitgeschnitten, die sie am Freitag, den 25. Januar 2019 auch abgespielt haben. Ich weiß leider nicht genau, wie aktuell das ist, aber ich denke schon, dass so die Eckpunkte schon noch stimmen werden. Dann werden wir schauen, wie viel Zeit noch bleibt. Je nachdem werde ich einen von diesen Redebeiträgen noch euch noch zu Gemüte führen. Oder ihr könnt einfach unter rdl.de, baden-württembergisches Polizeigesetz, eingeben in den Suchfenster. Fenster, genau. Und dann, Dankeschön, werdet ihr die nachhören können. Genau. Ansonsten würde ich, weil es thematisch passt, weil ja dein Beitrag letztes Mal runtergefallen ist zur Datensicherheit. Einfach vom Tisch gerutscht. Einfach vom Tisch gerutscht, Sauerei. Ja, genau. Werden wir probieren. Was heißt probieren? Wir spielen denn einfach. So geht's ja nicht hier, wenn du dir schon die Mühe machst. Okay, dann, sag ich mal, hoffentlich ist es für euch interessant und ihr lernt was dabei. Im Januar 2019 fand eine Informationsveranstaltung zu den neuen Polizeigesetzen im Autonomen Zentrum KTS statt. Den Vortrag hielt Heiner Busch. Heiner Busch ist Mitarbeiter des Instituts für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit e.V. und Herausgeber der Zeitschrift ZILIP Polizei und Bürgerrechte. Seit 1978 veröffentlichen sie Berichte, Analysen, Nachrichten zu den Themen Polizei, Geheimdienste, Politik, innerer Sicherheit und Bürgerinnenrechte. Im vollen Veranstaltungsraum erklärt er zunächst, welche Änderungen es in den neuen Polizeigesetzen gibt. Worum geht's generell bei dieser neuen Welle der Polizeigesetze? Zentrale Punkte sind meiner Ansicht nach folgende. Erstens. Die Absicherung der polizeilichen Tätigkeit im Vorfeld, wie man es so schön sagt, also im Vorfeld von konkreten Verdacht und konkreter Gefahr, das ist das eine. Damit verbunden zweitens die Ausweitung der Überwachungsmethoden und drittens, meiner Ansicht nach, der wirklich eigentliche Tabubruch, große Tabubruch, die Freiheit, die Ausweitung der freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen auf der präventiven Ebene und viertens in einigen Bundesländern zumindest die Rückkehr zu schweren Waffen, der schweren Waffen ins Polizeirecht und in die polizeiliche Denke. Zum großen Tabubruch der freiheitseinschränkenden Maßnahmen, wie zum Beispiel der Präventivhaft, erklärt Heiner Busch die neuen und alten Regelungen im Polizeigesetz. Bayern und einige andere Bundesländer wollen darüber hinaus oder sind darüber hinausgegangen und haben noch mehr getan, nämlich die Einführung einer Präventivhaft. Das ist eigentlich das, was sozusagen was geradezu schockierend ist. Also denn bisher gab es in den Polizeigesetzen Regelungen über den Polizeigewahrsam, die beinhalteten einerseits die Möglichkeit, Personen festzunehmen, wenn eine konkrete Gefahr existierte, oder sie beinhalteten die Möglichkeit, Leute festzunehmen, insbesondere also zum sogenannten Unterbindungsgewahrsam, wie das so schön hieß, immer wieder, der bis zu 2 Wochen dauern konnte in Baden-Württemberg und Bayern, der darin bestand, also Leute von einer Demonstration oder Teilnehmer an einem Fußballspiel oder ähnlichem abzuhalten und sie sozusagen festzusetzen. Diese 2-Wochen-Frist ist, soweit ich weiß, eigentlich, also die in Bayern und Baden-Württemberg und ich glaube auch in Sachsen und Thüringen, wenn es mir recht ist, im Gesetz steht, ist bisher, glaube ich, nie ausgeschöpft worden. Das, worum es geht hier jetzt, ist eine ziemlich neue Geschichte. Es geht nämlich nicht mehr um eine, um sozusagen die, den Polizeigewahrsam im eigentlichen Sinne, der in der Regel nur bis zum Ende des darauffolgenden Tages gehen kann und dann von einem Richter angeordnet werden muss, wenn er länger dauern sollte, sondern es geht um wirklich um eine Präventivhaft. In Bayern hat man es so gemacht, dass man gesagt hat, 3 Monate und dann verlängern um weitere 3 Monate und weitere 3 Monate und weitere 3 Monate. Von daher kam dann in der Süddeutschen Zeitung der Begriff Ewigkeitshaft, denn darum geht es. Also letzten Endes könnte es sozusagen verlängert werden bis zum St. Nimmerleinstag. In anderen Bundesländern sieht es ähnlich, sieht es kleiner aus. Also NRW ist 1 Monat beschlossen. In Niedersachsen sind es insgesamt 72 Tage oder 74 Tage, also die man sozusagen da Leute in Haft nehmen kann. In Baden-Württemberg steht jetzt auch an, eine will der Innenminister auch eine Präventivhaft einsetzen. Da ist in den Medien die Rede von 3 Monaten. Wobei ich nicht weiß, oder niemand von uns wahrscheinlich hier weiß, ob das 3 Monate sind, die verlängert werden können um weitere 3 Monate à la Bayern, oder ob es 3 Monate und fertig ist. Aber vor dem Hintergrund deutscher Geschichte, finde ich, ist diese Vorstellung einer Präventivhaft reichlich seltsam, um das zurückhaltend auszudrücken. Auch die schwammigen Formulierungen wie drohende Gefahr und GefährderInnen sind seiner Meinung nach gefährlich und für die Betroffenen schwer zu widerlegen. Letzten Endes ist es ja nicht möglich zu sagen, oder kann niemand hingehen und sagen, ich werde im nächsten, also sozusagen beweisen, ich werde in den nächsten 3 Monaten in absehbarer Zeit keine Straftat begehen. Wer soll das beweisen können? Eine solche Option auf die Zukunft haben wir nicht und hat letzten Endes auch die Polizei nicht. Mit anderen Worten, das, was hier stattfindet, ist eine Haft, gegen die man sich nicht verteidigen kann. Oder gegen die niemand wirklich eine Verteidigung, eine ernsthafte Verteidigungsmöglichkeit hat. Den gesamten Vortrag könnt ihr euch anhören auf rdl.de. Nachdem es in Bayern und Nordrhein-Westfalen zu größeren Protesten gegen die neuen Polizeigesetze kam, formiert sich auch so langsam in Baden-Württemberg Widerstand gegen das 2017 eingeführte neue Polizeigesetz und die vom Innenminister Strobel geforderte erneute Verschärfung. So gingen am 12. Januar 2019 mehr als 800 Menschen in Freiburg auf die Straße. So, ja, das hat ja der nette Mensch schon angekündigt, also hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Wenn wir noch, also das mit der Demo in Freiburg, wir schauen jetzt, wie wir durchkommen und werden euch, wenn noch Zeit ist, vielleicht den Redebeitrag von der KTS, zur Demo irgendwie euch abspielen. Aber wir schauen jetzt erstmal, dass wir im Programm weiterkommen und dass wir durchkommen mit allem. Genau, und wie versprochen kommt jetzt der Beitrag zur Datensicherheit von dir. Bye. Aufstehen, aufstehen, es ist wichtig, ist uns wichtig, ist uns wichtig, aufstehen. Ist uns wichtig. Kommen wir jetzt zum Thema Funkzellenabfrage. Dieses Thema habe ich unterteilt in drei Bereiche. Erstens, was ist eine Funkzellenabfrage? Zweitens, was ist das Problem daran? Drittens, wie kann ich mich davor schützen? Punkt 1. Was ist eine Funkzellenabfrage? Eine Funkzellenabfrage ist eine Anfrage an einen Telekommunikationsanbieter, die Auskunft über das Einwählen aller Handys gibt. Dabei wird Auskunft gegeben, was die Person gerade macht, ob sie telefoniert, mit welcher Nummer, wie lange und wohin, aber auch welche Plattformen im Internet genutzt werden, zum Beispiel Twitter, Facebook, WhatsApp und Co. Und auch da, wie lange sie genutzt werden und das Ganze nicht nur von einer Person, sondern von Hunderten. Wenn Daten von der Polizei oder anderen Behörden von den Anbietern abgefragt werden, ist das nicht nur für eine Funkzelle, sondern für alle, die Überschneidungen mit der Straße oder dem Gebiet haben. Zweitens, was ist das Problem darin? Es ist kein Problem, zum Beispiel die Nummer, die man jetzt erstmal aus der Funkzellenabfrage hat, einer Person zuzuordnen. Denn dafür gibt's die Bestandsdatenabfrage. Dabei machen Behörden genau das. Sie ordnen im sogenannten Behördentelefonbuch Nummern zu Personen zu. Bei Mobilfunkanbietern die Daten zu einer Nummer ab und können somit Personen den Nummern zuordnen. Durch die Abfrage können genau Bewegungsprofile erstellt werden. Sprich, wo hält sich die Person XY auf und was macht sie und wie lange ist sie an diesem Ort? Aber auch, wo wohnt sie und wo schläft sie, wenn sie nicht zu Hause schläft? Was ein Problem ist, da eben hier auch Massen an Daten abgefragt werden und vor allem von Personen, die rein zufällig sich dort aufgehalten haben. Und das ist eigentlich, oder es ist eine Art Massenrasterfahndung, die es zuletzt zu RAF-Zeiten gab und die eigentlich auch verboten sind seitdem. Auch ein Problem ist, dass man nicht mitgeteilt bekommt, wenn man in eine Funkzellenabfrage landet. Das einzigste Bundesland, was darüber Auskunft gibt, ist Berlin. Und da auch nur dann, wenn man auf einer Homepage sich mit seiner Handynummer einträgt. Alle Daten werden bis zu 6 Monaten vom Mobilfunkanbieter gespeichert. Es ist aber auch nicht sicher, ob die Daten nicht auch länger gespeichert werden, um zum Beispiel Abrechnungszwecke zu machen. Kommen wir zu Punkt 3. Wie kann ich mich davor schützen? Bis vor 3 Jahren war es noch möglich, eine SIM-Karte zu erwerben, ohne sich dabei ausweisen zu müssen. Da dies nicht mehr möglich ist, kann man sich nur noch eine vorregistrierte SIM-Karte holen, also sprich man nutzt eine, die Papa oder Mama vorher schon besorgt haben und sich damit angemeldet haben oder vielleicht auch schon bevor das Ganze in Kraft getreten ist, schon registriert wurde. Die andere Option ist, man sucht sich ein Land, in dem auch SIM-Karten verkauft werden, bei dem man aber nicht seinen Personalausweis vorlegen muss, um sich dabei zu registrieren und um eine zu erwerben. Ein paar Länder, die direkt an Deutschland grenzen, aber nicht mehr viele, die dieses möglich machen, dass man sich eine SIM-Karte kauft, ohne sich mit Personalausweis ausweisen zu müssen. Die andere Option, die sehr, sehr praktisch sind in der Umsetzung, aber eigentlich doch sehr unpraktisch, weil man sich selbst beschneidet damit, ist, sein Handy zu Hause zu lassen oder auszuschalten. Wichtig ist eigentlich auch möglichst sein WLAN, wenn man unterwegs ist, auszuhaben, dass sich nicht irgendwie das Handy automatisch in offene WLAN einloggt. Und dadurch kann man nämlich auch feststellen, okay, dieser WLAN-Router steht da und da, also muss Person XY dort in der Nähe gewesen sein. Okay, ich hoffe, ich konnte euch das Thema irgendwie ein bisschen näher bringen. Es ist sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, da immer größere Überwachung vom Staat da stattfindet und vor allem auch ohne irgendwie direkten Grund zu haben oder Verdachtsvorwürfe zu haben. Eben, es gab in Berlin, als diese Brandserie war, gab es massenweise Mobildatenabfragen, die alle gezeigt haben, dass tausende Leute, die da einfach nur rein zufällig in der Gegend waren, in diese Funkzellenabfrage hineingefallen sind. Und die wurden nicht informiert, dass sie da mit drin waren. Und das Problem war da auch, dass eben so ein Generalverdacht an alle Personen, die da irgendwie in der Nähe sind und oder sich ihr Handy in dieses Funknetz eingewählt hat, sich da quasi erstmal verdächtig machen. Genau, das war's zum Thema Funkzellendatenabfrage. Okay. Die Scheiße des Monats. Ja, wie versprochen, die Scheiße des Monats war dieses Mal zwar sehr kurz, aber es hat mich sehr aufgeregt. Wer auf Twitter unterwegs ist, hat vielleicht irgendwann davon mitbekommen, dass den Hashtag gab, Abschiebe-Challenge. Und zwar hat das die NPD initiiert und hat einfach mal Politiker, die ausländische Namen haben, nominiert und haben dann quasi dazu aufgerufen, weitere zu nominieren. Fand ich eine unheimliche Frechheit, sowas. Null Scham. Die haben einfach da keinerlei Hemmung, da sich irgendwie dazu zu äußern. Das ganze Thema ist auch ziemlich viral gegangen, so. Also zumindest in den Online-Medien wurde da relativ weit drüber berichtet. Genau, Musik habt ihr in dem Beitrag jetzt davor gehört. Da war einmal Extra Breit Polizei dabei und Mail mit auch Polizei. Wie ihr merkt, können wir die netten Menschen von der Polizei sehr gut leiden. Und es war zwar alt, aber immer noch gut. Das stimmt. Jetzt ist die Frage, schauen wir mal auf die Uhr. Musik? Praktikant, Musik. Also wir müssen sagen, das ist natürlich nur Spaß. Wir beuten den netten Menschen nicht aus. Die halten mich gefangen. Gefangen? Im Keller. Ich habe noch eine Band mitgebracht. Ego versus Emo. Ergo versus Emo. Ergo versus Ego. Ego du musst mehr ins Mikro sprechen. Ja, das ist so weit weg, ich darf ja nicht näher ran. Ja, Ego versus Emo habe ich euch mitgebracht. Das ist auch eine Band, die ganz nett ist. Stellt euch mal vor, ihr guckt mal, was ihr davon haltet. Und los geht's. Ist uns wichtig. Aufstehen. Ist uns wichtig. Ja, was ist uns heute wichtig? Heute ist uns wichtig, auf eine Ausstellung in der Wagenburg Karlsruhe, also euch darauf aufmerksam zu machen. Und zwar heißt die Ausstellung Der werdende Mensch und geht über Gustav Landauer, Schriftsteller, Kulturphilosoph und Libertärer. Die Ausstellung findet am 4. und 5. Mai in der Wagenburg-Karlsruhe statt, genau. Es wird ein Rahmenprogramm geben. Aber erstmal was zu Gustav Landauer, dass ihr wisst, um wen es da überhaupt geht. Gustav Landauer wurde am 7.4.1870 in Karlsruhe geboren. Landauer zählt zu den wichtigsten libertären Akteuren der deutschen Geschichte. Kurz vor der Jahrhundertwende engagierte er sich zunächst in der Bewegung der Jungen. der Opposition innerhalb der Sozialdemokratie und verschrieb sich dann dem Anarchismus. Landauer wurde als Vortragsredner, Kulturkritiker und Mitinitiator vielfältiger libertärer Projekte bekannt. Als Anarchist macht er sich stets für einen freiheitlichen, antiautoritären Sozialismus stark. Als konsequenter Kriegsgegner sieht er sich während dem Ersten Weltkrieg jedoch vereinsamt. Nach der friedlichen Novemberrevolution 1918 beteiligte er sich am Aufbau der Münchner Räterepublik. Nach deren Ende wurde er im Zuge des sogenannten Weißen Terrors verhaftet und schließlich am 2.5.1919 von Freikorpssoldaten ermordet. Mit einer Ausstellung von Siegbert Wolf auf 12 Collagen möchten wir zum 100. Jahrestag Landauers Ermordung auf sein Leben und sein Wirken aufmerksam machen. Im Rahmenprogramm gibt es außerdem einen Büchertisch des Anarchiv aus Neustadt an der Weinstraße, Live-Musik mit Dimos Fritzas am Samstagabend und eine Lesung mit Olli Steinke am Sonntag. Wir freuen uns auf euer Kommen in der Wagenburg Karlsruhe, Heid und Neustraße 153. Genau, und passend dazu spielen wir jetzt Sich fügen heißt lügen von Slime. Der Text kommt ursprünglich von Erich Mühsam. Ist ganz passend, weil Landauer mit Mühsam in der Münchner Räterepublik und anderswo zusammengearbeitet hat. Hört es euch an, viel Spaß. Ja, hört ihr mich? Ja. Es ist ein Wunder, wir sind relativ früh fertig. Ich meine, wir können jetzt wirklich noch so einen Redebeitrag spielen, aber wir wollen uns ja keinen Stress machen und ich habe die alle nicht vorgehört. Wer weiß, was die da erzählen. Von daher würde ich fast sagen, dass wir es dabei belassen und uns verabschieden. Wir bedanken uns bei unserem Praktikanten. Ich hoffe, wir waren lieb zu dir und du kommst nächstes Mal wieder. Wo soll ich das Bier hinstellen? Ich warte die ganze Zeit eigentlich drauf auf das Bier. Sorry. Ich habe den Laden nicht gefunden. Ihr hattet zu. Das muss besser werden. Okay. Okay, wie ihr seht, wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir alle hatten Spaß. Und wir hoffen natürlich, dass euch die Sendung gefallen hat. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, jetzt schon in einem Monat. Genau, nämlich ab sofort hört ihr unsere lieblichen Stimmen jeden Monat. Oh mein Gott. Zum Abschluss noch ein bisschen brachiale Gewalt, musikalisch, damit wir euch im Gedächtnis bleiben. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. It is.